Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also der Normal, der Nicht-Astronom, also der normale Mensch sozusagen, für den ist ja Astronomie im Wesentlichen eine Sache, die mit Strahlung zu tun hat, nämlich mit sichtbarem Licht. Der Astronom sitzt hinterm Teleskop, also einem richtigen Fernrohr, schaut sich den Himmel an und erfährt dann die Geheimnisse des Universums. Nun haben Sie natürlich schon mal gehört, dass es Radioastronomie gibt. Das sind ja keine elektromagnetischen Wellen, die man sehen kann, sondern die man nur hören kann. Natürlich mit großen Radioteleskopen aufgenommen. Haben wir schon mal vielleicht was davon gehört, dass es Röntgenastronomie gibt. Da kommt Röntgenstrahlung. Die kommt Gott sei Dank ja nicht bis hier auf die Erdoberfläche, aber immerhin können wir sie mit Satelliten im Weltraum dann tatsächlich detektieren. Ich will Ihnen heute mal von einer Art von Astronomie erzählen, die ganz anders ist. Ja, die also nicht die kosmische Zeitung der elektromagnetischen Strahlung aufnimmt, sondern die sich mit Teilchen beschäftigt. Den ganz, ganz seltenen Fall, dass Teilchen tatsächlich aufgenommen werden können und bei uns auf der Erde ankommen, nämlich über Neutrino-Astronomie. Die Frage heute ist, was sind Neutrinos? Und Sie werden sehen, das sind Teilchen, die einen an den Satz von Karl Kraus erinnern, nämlich die Kunst auf einer Glatze Locken drehen zu können, nämlich aus fast nichts unglaublich tiefe Konsequenzen herauszuholen, also aus der Beobachtung von fast so gut wie gar nichts, ganz elementare, grundlegende Dinge der Physik zu lernen. Ja, da muss man also in die 30er, eigentlich in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Da fing man an mit Laborexperimenten. Also Sie merken auch hier wieder die Geschichte Transfer von Laborphysik in den Kosmos. Eine ganz wichtige Sache der modernen Astrophysik ist ja, dass wir der Meinung sind und das ja auch an vielen Stellen bestätigt bekommen, dass das, was wir im Labor entdecken, tatsächlich im Weltall genauso funktioniert, wie wir das da in den Experimenten in unseren, auf unserem Planeten feststellen. Also in den 20er Jahren fing man ja an, wirklich Kernphysik zu betreiben, also Kernexperimente zu machen. Und dabei stellte man fest, ja, da gibt es Strahlung, zum Beispiel sogenannte Alpha-Strahlung. Da müssen wir übrigens auch mal eine Sendung drüber machen. Und die beim Zerfall eines Atomkerns, bei dem radioaktiven Zerfall, dann haben diese Alpha-Teilchen, die haben immer die gleiche Energie. Kann man gut verstehen. Ja? Denn man sieht einen Kern vor dem Zerfall, nach dem Zerfall und die Energie dazwischen ist genau die Energie, die in dieser Alpha, die in diesen Alpha-Teilchen steckt. Ja? Gut. Dann aber gab es in Experimente, die zeigten was ganz anderes. Da kamen nämlich Elektronen aus den Atomkernen herausgeschossen, weil nämlich da zum Beispiel ein Neutron zerfiel im Atomkern. Ein Neutron zerfällt im Proton plus Elektron plus, ja, das sage ich jetzt nicht. Aber bei den Alpha-Teilchen war eben alles wohl definiert, war klar, wo ist die Energie. Und bei den Elektronen, die da rauskamen, hatte man natürlich auch gesagt, Masse des Kerns vorher, Masse des Kerns nachher und dazwischen, ja, das muss die Energie sein, die in den Elektronen steckt. War aber nicht so. Sondern man sah ein sogenanntes kontinuierliches Elektronenspektrum. Also man sah Elektronen ganz unterschiedlicher Energie von den gleichen Atomkernen abkommen. Das war komisch. Denn hier war die Frage, wo ist die andere Energie? Diese Elektronen, die man nämlich da gemessen hat, die hatten weniger Energie als das, was man eigentlich erwartet hat. Und jetzt kam die Sache, auch da fällt mir sofort wieder ein Spruch von Karl Kraus ein, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf. Ja? Denn was da jetzt passiert in der Physik, das war eine Riesendiskussion, wo ist die Energie? Ja? Wo ist die Energie hingekommen? Ist da vielleicht irgendwas am Energieerhaltungssatz falsch? Kann es sein, dass bei diesen Atomreaktionen, diesen Kernreaktionen, vielleicht der Energieerhaltungssatz gar nicht mehr gilt? Niels Bohr, einer der großen Physiker seiner Zeit, war tatsächlich bereit und hätte den Energieerhaltungssatz fast aufgegeben. Er war nah dran. Also mit anderen Worten, er hätte sich fast aufgehängt. 1931 aber gab Wolfgang Pauli eine ganz andere Erklärung ab. Pauli sagte, könnte es nicht vielleicht sein, dass bei diesen Kernreaktionen Teilchen auftreten, die wir nicht entdecken können, weil unsere Detektoren, also die Maschinen, mit denen wir Teilchen aufnehmen, noch nicht sensibel, empfindlich genug sind. Und diese Teilchen tragen genau die überschüssige Energie weg, die wir in den Elektronenspektren vermissen. Das ist natürlich eine katastrophale Situation für einen Naturwissenschaftler, wenn er einen theoretischen Vorschlag macht über ein Teilchen, von dem er den Eindruck hat oder seine Theorie fordert es, dass dieses Teilchen praktisch überhaupt nicht zu detektieren ist. Denn ja, die Teilchen, die Pauli da vorgeschlagen hat, 1931 und die 1934 von einem italienischen Physiker Enrico Fermi als kleines neutrales Teilchen, auf Italienisch Neutrino genannt wurden, diese Teilchen müssen eine außerordentlich schwache Wechselwirkung haben mit allem. Ja? Das sagte die Theorie voraus. Also, dass diese Teilchen, die dürfen praktisch so gut wie überhaupt nichts machen. Dann sind wir bei der Klatze. Also jetzt nicht bei meiner, sondern bei der Tatsache angekommen, dass es eben so gut wie nichts passiert. Dass wir nach diesen Theorien müssten Kernreaktionen, wenn die sich irgendwo im gesteigerten Maße abspielen, müssten Neutrinos, die Hülle und die Fülle entstehen. Das war ja die Zeit schon, wo man anfing, darüber nachzudenken, woher kommt denn die Energie der Sterne, also insbesondere die Energie der Sonne. Und da war ja schon klar, dass wenn diese Kernfusionsreaktion, die man im Innern der Sterne vermutete, im Innern der Sonne, dann sollte auch die Sonne ein wahnsinniger Neutrino-Produzent sein. Aber da kommen wir noch dazu. Ne? Aber das sind so Sachen. Aber mit anderen Worten, durch mich, durch Sie, durch alles, was auf diesem Planeten ist, müssten zurzeit Milliarden und Abermilliarden Neutrinos durchschießen. Und ich merke nichts davon. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie was davon merken. Nach der Theorie dürfen Sie nichts davon merken, weil diese Teilchen überhaupt keine Wechselwirkung machen. Denn die gehorchen der schwachen Wechselwirkung. Das ist die mysteriöseste Wechselwirkung von allen Vieren. Sie kennen, wissen ja, ne, Gravitation ist die eine, Schwerkraft, Elektromagnetismus ist die andere, na, ist klar. Starke Kraft ist die, die die Kerne zusammenhält. Und die schwache Kraft, was macht die? Die schwache Kraft führt dazu, dass in den Atomkern Neutronen und Protonen sich ineinander verwandeln können. Und dabei tauchen eben Neutrinos auf. Naja, so weit, so gut. Man stand also in der Physik vor dem Dilemma, wie kann man ein Teilchen entdecken, das man eigentlich nicht entdecken kann, weil es so gut wie keine Wechselwirkung mit seiner Umgebung hat. Na, wenn es Zerfälle gibt, radioaktive Zerfälle, wo diese Neutrinos rauskommen, das waren ja die, mit denen alles angefangen hat, da haben sich also Experimentalphysiker in den 50er Jahren überlegt, dann könnte es auch so sein, dass man vielleicht Neutrinos von einem Atomkern verschlucken lässt und dabei just jene Teilchen zu produzieren, die dann zu detektieren wären, zum Beispiel Elektronen oder Positronen, also die Antiteilchen von den Elektronen. Ja? Und genau das ist 1959 zum ersten Mal gelungen, dass man nämlich Atomkerne mit Neutrinos beschossen hat, von denen man annahm, dass sie bei bestimmten Zerfällen entstehen. Ja, also man hat gedacht, hier in dieser schwarzen Box, wenn Paulis und Fermis Theorie richtig ist, dann entstehen Neutrinos. Diese Neutrinos werden von anderen Atomkernen eingefangen. Dabei entstehen Elektronen oder Positronen, je nachdem, wie der radioaktive Zerfall verläuft. Aber wenn Positronen entstehen und wenn die Positronen aus dem Atomkern rauskommen, dann werden die sich mit den Elektronen zusammen, na, klar, zerstrahlen, wissen Sie natürlich längst, nicht? Klar, Energie und Masse sind ja äquivalent, also es kommt zur Gammastrahlung. Also hat man nach Gammastrahlung gesucht und siehe da, 1959 hat man in einem ersten großen Experiment auch Neutrinos im Labor entdeckt. Und dann kam es natürlich. Jetzt war die entscheidende Frage, wie können wir Neutrinos aus dem Weltall beobachten? Die Tatsache nämlich, dass die Neutrinos überhaupt nicht wechselwirken mit irgendwas, hat einen riesengroßen Vorteil. Das würde nämlich bedeuten, dass diese Neutrinos unglaubliche Längen durchs Universum durchlaufen können, ohne dass sie von irgendetwas beeinflusst werden. Ja, zum Beispiel hatte man sich so überlegt, ja, Neutrinos von der Sonne, die haben eine freie Weglänge, also bevor die zum ersten Mal überhaupt mit irgendwas stoßen, ungefähr von dem Abstand Sonne-Saturn. Das heißt also, wir müssten in der Lage sein, die Neutrinos von der Sonne, aus dem Kern der Sonne heraus zu detektieren. Das war die Vorstellung. Naja, wie sieht die Sonne aus? Sie kennen die Sonne natürlich zum Beispiel von etlichen Bildern als einen riesengroßen Gasball. Silvana bittet die Sonne. Das ist die Sonne, wie man sie mit Satelliten zum Beispiel beobachten kann. Riesengroßer Plasmaball und dieser Plasmaball, der ist für unser Sein, für unsere Gedanken und alles Mögliche verantwortlich. Und dann hatte man, nachdem man in einen tiefen Keller, ja, Keller ist zu wenig gesagt, mehrere Kilometer unter dem Boden, tief in einem Bergmassiv eingebaut, einen riesengroßen Wassertank. Und mit diesem Wassertank hat man versucht, die Neutrinos von der Sonne zu messen. Und das sieht dann so aus. Das ist der Beweis dafür, dieses Bild ist der Beweis dafür, dass aus dem Gasball Sonne im Innersten Kernfusionsreaktionen am Werk sind, die so viele Neutrinos erzeugen, dass selbst die Teilchen, die eigentlich nicht mit irgendwas wechselwirken, mit uns immer noch, oder was heißt nicht mit uns, mit diesem Wasser wechselwirken. Ja, wie kommt das? Naja, also das ist wie im richtigen Leben. Im richtigen Leben ist die Statistik ja eine Aussage, der man nie so richtig trauen kann. Nach der Statistik ist ja jeder vierte Fußballspieler auf der Welt ein Chinese. Ne? Und Sie sehen ja in der Bundesliga, stimmt ja nicht. Ne? Das ist klar. Das heißt, man kann der Statistik nicht trauen. Nach der Statistik wäre es so, dass die Neutrinos nur dann mit Materie wechselwirken können, wenn sie eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Ne? Nur dann. So, die haben zwar alle fast die gleiche Geschwindigkeit, mit der sie nicht wechselwirken, aber es gibt eben einige Ausreißer. Ja? Und genau die kann man messen. Es sind die Ausreißer, die man misst, nämlich die besonderen Neutrinos, die sich durch nichts anderes unterscheiden, als dass sie ein wenig in der Energie abweichen und einfach sozusagen die Ausnahmeerscheinungen sind, die es uns ermöglichen, diese Teilchen, die sind ja schon fast Geisterteilchen sind, weil sie eben fast, ja, stellen Sie sich doch mal vor, hier, durch diese Hand pro Sekunde mehrere Milliarden Neutrinos und nichts passiert. Also Sie können sich schon vorstellen, dass diese Teilchen außerordentlich merkwürdig sind. Und diese Entdeckung der Neutrinos von der Sonne, das war der Beweis dafür, dass unsere Vorstellungen über die Kernphysik, die wir im Labor entwickelt haben, dass wir die zu den Sternen transferiert haben, das war ja viele Jahre vorher passiert, wo wir uns gefragt haben, ja, wo ist denn die Energiequelle von Sternen, wo kommt denn diese ganze Energie her? Dass diese Vorstellungen tatsächlich richtig sind, dass also Sterne Fusionsreaktoren sind, in denen Wasserstoff zu Helium verbrannt wird und so weiter. Das ist aber noch lange nicht alles, das wird jetzt noch viel toller. An einem Abend des Jahres 1987, da erschienen, wenn ich das mal so sagen darf, das ist natürlich falsch erschienen, ist ein bisschen, hat ja mehr was mit direktem Besuch zu tun, da entdeckte man Signale bei einem großen Neutrino-Experiment in Japan. Also so ein riesengroßer Tank, 30 Meter groß, 2,5 Kilometer tief ins Bergmassiv eingelassen. Und in diesem Tank erschienen, ich glaube, 7 oder 8 Neutrinos, Neutrino-Detektionen. Und zwar kamen die von einem Stern, der zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Stern mehr war, aus der Magellanischen Wolke, großen Magellanischen Wolke. Da ist nämlich vor 175.000 Jahren ein Stern explodiert. Supernova. Die Neutrinos kamen ein paar Stunden, bevor das Licht von einem kanadischen Astronomen dann zum ersten Mal entdeckt, das Licht uns erreichte. Das Licht dieser Explosion des Sterns, so muss man sagen. Also ein Stern am Himmel explodierte, nämlich die Supernova 1987a in der großen Magellanischen Wolke. Und wir sahen die Explosion viel später als die Neutrinos zu uns. Die Neutrinos kamen früher zu uns als das Licht. Sind die Neutrinos schneller als Licht? Nein, natürlich nicht. Die Neutrinos sind die Boten der kernphysikalischen Prozesse, die sich in Sternen abgespielt haben, die dann dazu geführt haben, dass das ganze Ding explodierte und dann diesen riesen Lichtblitz erzeugten. So war das. Also die Neutrinos, denn das war ja unsere Vorstellung, die Neutrinos sind dafür verantwortlich, dass Sterne explodieren. Ja, wie das jetzt? Ich denke, die Neutrinos, die wechselwirken mit nichts. Das stimmt auch. Aber bei Sternen, wenn die sehr heiß werden, bei großen Sternen, wenn die sehr heiß werden, wenn die Fusionsreaktionen im Innern sehr schnell sind, dann werden naturgemäß sehr viele Neutrinos produziert. Und zwar so viele, dass die wenigen Ausnahmen, wo wir hier also einen riesen Wassertank für hinstellen müssen, dass das in einem Stern bei entsprechend hoher Dichte ausreicht, die Neutrinos teilweise zu stoppen. Die Neutrinos sind diejenigen, die bei den großen Sternen bis zu 10.000 Mal mehr Energie wegtransportieren als die Strahlung dieser Sterne. Das heißt, das ist die absolute Katastrophe für einen großen Stern, wenn in seinem Innern diese Fusionsreaktionen zunehmen ständig und mehr Neutrinos aus dem Stern rauslaufen. Die wechselwirken ja mit nichts. Die gehen einfach weg und nehmen praktisch das Geld aus der Kasse mit und keiner kann was dagegen unternehmen. Für die Sterne, die dann aber eben so hohe Neutrinoraten hatten, das war ja, was ich Ihnen erzähle, ist alles Theorie. Ja? Also nur, da war natürlich ist natürlich klar, wenn der Stern dann in sich zusammenfällt, weil er einfach keine Kraft mehr hat, ja, dann müsste der Neutrinofluss dazu führen, weil das Material wird dichter, dass die Hüllen abgeschossen werden und damit bis zu 20.000 Kilometer pro Sekunde ins interstellare Medium heraustritt. Und genau das hat man 1987 gesehen, indem man von einer Sternexplosion, die zigtausende von Lichtjahren von uns entfernt war, die Neutrinos gemessen hat. Das heißt, unsere Vorstellungen über die Sternentwicklung sind durch die Geisterteilchen, von denen man eigentlich so gut wie keine Wechselwirkung erwartet, unglaublich gut bestätigt worden. Wir haben also eine ganze Menge darüber gelernt. Was ich Ihnen jetzt hier erzählt habe, das sind die Triumphe der Neutrinophysik. Ich werde Ihnen ein andermal was über die Niederlagen der Neutrinophysik erzählen. Wir haben nämlich noch eine ganze Reihe von Fragen, wie das immer so üblich ist bei uns. Wir machen Entdeckungen. Und dann, man denkt eigentlich, jetzt hat man wieder was gelernt und schon gehen neue Türen auf und es werden neue Fragen aufgeworfen. Das ist übrigens interessant, es gibt da so ein wunderbares jüdisches Sprichwort, was mich immer wieder daran erinnert, wie wir Naturwissenschaftler überrascht darüber sind, wenn wir wieder mal eine Frage beantwortet haben und dafür zwei neue Fragen bekommen haben. Dieses Sprichwort lautet, der Mensch denkt und Gott lacht.